Lob und Tadel Nummer 44 aus dem Themenbereich Sprache, Bildung, ja, und Politik. Und ein bisschen was ist auch Philosophie dabei, ist zu vermuten, oder? Ist es Philosophie, Verena? Das, was ich mit dir heute gerne besprechen möchte, Hegemonie. Was darf der Staat eigentlich vorschreiben? Ja, es ist schon, es ist ein Nachdenken über die Welt und wie die Welt sein könnte oder sollte und was hier, welche Rolle wir dabei spielen. Insofern ist es Philosophie auch, ja. Ich bin zu Gast bei Verena Plutzer. Du bist Sprachwissenschaftlerin. Mhm, Sprachwissenschaftlerin, Germanistin. Und und habe mich dann in den letzten Jahren spezialisiert auf den Bereich Deutsch als Zweitsprache und Sprache in der Migration. Das ist so mein Spezialgebiet und das Gebiet, das mich nicht loslässt, weil Sprache ist eines der spannendsten Dinge auf dieser Welt, finde ich. Mit Sprache sich zu beschäftigen, ist etwas sehr, sehr Interessantes, weil sie uns in allen Bereichen begleitet und niemand ohne sie ist und sie einen viel größeren Einfluss auf uns hat, als wir das oft glauben. Sprache ist etwas sehr Intimes. Mhm, sehr intim. Und sie gehört zu uns. Wir beginnen sie. Sie ist so ein wie eine, wie, sie gehört zu unserer Identität. Sie ist so wie ein Kleid, in das wir uns einhüllen können oder auch wie ein Traum oder ein Gedanke, der aus uns herauskommt. Das ist ganz speziell. Und ein Regenschirm, der auch etwas abhält, wenn man die Sprache gut kann, kann man sich auch gut verteidigen. Sehr gut schützen, ja. Und sie ist auch wirklich eine Waffe. Also ich kann jemanden auch ordentlich angreifen damit und verwunden mit der Sprache. Das ist wienerische Euer gescheißen ist eigentlich eine präzise Abgrenzung. Und kann sehr, sehr viel. Es tut ja nur ein bisschen bluppen. Jetzt müssen wir noch ein bisschen mal hin. Ja, schauen wir mal. Schauen wir weiter. Wir werden es im Flug, im Gespräch anpassen, das Mikrofon, aber es geht schon ganz gut. Okay. Ja. Mhm. Sprache in der Migration, ist das auch schon, wenn ich in Oberösterreich in Braunau geboren bin und dann nach Wien ziehe und eigentlich feststelle, dass ich den Dialekt nicht aufgeben möchte? Ja, das ist schon so etwas. Wenn du von Braunau kommst und in Wien merkst, die Leute sprechen anders und du auch sofort erkannt wirst als einer, der nicht aus Wien kommt, dann beginnt schon das mit der Sprache und der Migration. Du wirst erkannt. Du gehörst nicht ganz dazu. Du bist ein anderer, sobald du den Mund aufmachst. Und und wie du dann damit umgehst, das ist sehr individuell. Da gibt's einfach unterschiedliche Strategien. Wie du hast offensichtlich beschlossen, deinen Dialekt nicht aufzugeben, oder wie? Ja, und es gibt einige Menschen, die weniger Schwierigkeiten damit offenbar hatten, ihren Dialekt aufzugeben. Und was mich ganz verblüfft, dass es Menschen gibt, die das einfach weg umstellen. Mhm. Also ich denke, die Vorarlberger, die haben es ja echt, die haben einen Sprachwechsel, die sind in einer anderen Welt. Mhm. Die sind richtig zweisprachig ein bisschen, ja. Es ist auch in der Mehrsprachigkeitsforschung, sagen wir auch heute, dass diese Menschen auch Dialekte und auch verschiedene Register, es gehört alles zu dem sprachlichen Repertoire eines Menschen und somit sind wir ja alle mehrsprachig, weil wir alle viele verschiedene Formen haben, uns auszudrücken und Sprache zu benutzen. Ja. Und die können das wirklich. Ich habe die immer sehr beneidet, als ich Germanistik studiert habe, die Vorarlberger, weil die haben die zweite Lautverschiebung nicht mitgemacht und die können mittelhochdeutsche Texte ganz normal lesen. Die sagen nämlich Hüs zum Beispiel statt Haus. Genau. Ah, ja. Und die können Walter von der Vogelweide und all das, was uns in der Schule Schwierigkeiten bereitet hat, können die problemlos lesen. Mhm. Mhm. Ich hatte eine Freundin, die war aus Tirol und ist aus Tirol und hat in Wien perfekt deutsch-österreichisches Hochdeutsch gesprochen. Beim Kochen hat sie Tirolerisch gesprochen. Ich war auf einem Ausflug mit Kindern im Gatsch, mit Kindern in der Volksschule und die haben die Worte für Gatsch gelernt auf Deutsch und in ihrer Muttersprache. Und da habe ich gelernt, dass es ganz günstig ist, auch die Muttersprache zu pflegen, weil dann kann man sie nämlich mit den Eltern unterhalten oder den Großeltern zu Hause, dass man in Gatsch war. Mhm, das stimmt, das ist sicher eine gute Idee. Ja. Also ja, jetzt müssen wir ein bisschen sammeln, worum es eigentlich in unserem Gespräch geht. Wir sind ja schon beim Philosophieren. In Wirklichkeit. Ja, also ich habe jetzt mittlerweile mit einigen Menschen gesprochen, die über das Thema Sprache etwas Wissen, Bildung und Politik. Das heißt, ich habe mit dem grünen Bildungssprecher Harald Walser gesprochen, mit dem FPÖ-Bildungssprecher Walter Rosenkranz, mit Ilan Knapp, der im Expertenrat ist im Integrationsbereich im Außenministerium. Und ich versuche jetzt in irgendeiner Weise zu verstehen, was diese Menschen in ihrem Reden unterscheidet und ihren Begründungen. Und wenn ich jetzt das Gespräch von gestern vom Herrn Rosenkranz nehme, glaube ich, was bisher geschah, dass es sehr viele Bereiche gibt, die aus persönlichen Beobachtungen oder gut funktionierenden Beispielen kommen, wo man sich sehr einig ist. Dass man Muttersprachen als Ressource sieht, stimmt auch Walter Rosenkranz von der FPÖ zu. Mhm, dass man in der Schule Deutsch sprechen soll, darüber sind sie eigentlich alle einig. Mhm. Und ich versuche irgendwie zu begreifen, worin sich diese Leute nicht einig sind. Und habe jetzt langsam etwas, einen Verdacht, der dahin geht. Also wenn ich jetzt von Walter Rosenkranz FPÖ, der wirklich von meiner Position, ich bin ja kein FPÖ-Kernwähler, weit weg ist, versuche zu ein bisschen mich zu erinnern und zusammenzufassen. Eine Sache ist, er möchte in seinem Bildungsprogramm FPÖ nicht zu stark vermischen Lernen und Bildung mit Sozialem. Also es sollen praktisch nicht das Soziale stattfinden auf Kosten des Unterrichts. Also man soll die Kinder nicht fragen, hast du dich heute wohlgefühlt, wenn sie von der Schule heimkommen, sondern hast du heute was gelernt? Das wäre so irgendwie der, was heißt man soll, also er sagt, er findet es nicht gut, wenn man jetzt auf das Wohlfühlen so viel Wert legt. Aber jetzt nicht als, finde ich, habe jetzt nicht als Dogma mitgekriegt, sondern einfach, das ist sein Hintergrund ein bisschen. Also diese eine Sache. Das zweite ist, was ich von ihm verstanden habe, ist, dass er gerne mehr homogenere Gruppen hätte, die man, wie er sagt, individuell, aber in der Gruppe fördert. Also einfach diese Von-bis-Skala in einer Schulklasse liegt ihm nicht oder ist nicht sein Ideal, sondern er hätte einfach gern diese verschiedenen Bildungswege, Bildungszweige mit halt der Durchlässigkeit, dass man da auch wechseln kann. So, das ist dann ein bisschen eine Lehrlingsausbildung, dann halt mit der Berufsreifeprüfung, dass auch die studieren können. Also nicht, dieses Gemeinsame liegt ihm nicht oder findet er nicht gut. Dann hat er auch einen Begriff gewählt, er sagt, also die Förderungsprogramme für Österreicher, und er differenziert hier bei Nachfrage jetzt nicht, ob das jetzt Österreicher der Maxi Huber ist oder ein in zweiter Generation Österreicher aus dem Balkan oder ein Kind, das den Status Flüchtling hat, also den Asylstatus. Er sagt einfach, wer den Status Österreich oder gleichgestellt hat, sollte sofort Sprachförderung bekommen. Also er hat eine stärkere Abgrenzung der Menschen von Österreich oder Nicht-Österreich oder Nicht-Status. Die Sprachförderung wiederum ist ihm auch ein Anliegen. Ja, das ist das. Und der vierte Punkt, und den habe ich auch bei Ilan Knapp eben gehört vom Jüdischen Bildungszentrum für Berufsbildungszentrum und der eben auch im Expertenrat bei Sebastian Kurz ist, Außenministerium, ist noch sehr viel mehr auf der konkreteren Seite, also mit den Sprachen, die vorhanden sind, arbeiten, fördern, an interessanten Themen. Er vertritt aber auch diese Position, wenn es einer nicht schafft oder nicht will oder nicht kann oder die Umstände es nicht zulassen, im Notfall Zwang auszuüben. Und das ist ja letztlich auch in der Integrationsvereinbarung drinnen, wo drinnen steht, Migranten müssen deutsche Sprache auf einem bestimmten A1 oder B2, ich kenne mich da nicht aus, Niveau haben, damit sie einen Aufenthaltsstatus, den Aufenthaltstitel bekommen. Mhm. Also da ist dieser Zwang jetzt, finde ich, nicht so sehr als Notfall persönlich, sondern eher als absolute Grenze für alle. Mhm. Also, aber er argumentiert eben über den Notfall. Notfall muss halt der Staat hier Grenzen ziehen und Forderungen stellen, weil Sprache, sagt er, ein Code ist und wenn ich da mitmachen möchte, muss ich den sprechen können. Mhm. Ein Beispiel, wenn in der Föst ein Metallstück runterfällt und alle Leute schreien schnell, schnell, der das nicht versteht, stirbt. Und das ist auch vom Herrn Rosenkranz irgendwie diese Position, dass praktisch die Forderung des Staates sehr viel höher eingestuft wird, dass der Staat fordern darf und verlangen darf. Als ich es dann bei den Grünen mitgehabt habe, da haben wir über den Staat überhaupt nicht gesprochen. Also die Grünen haben irgendwie so Menschen lernen gemeinsam. Mhm. So. Und da ist jetzt, und ich habe auch mit Incit Dirim gesprochen, in Lob und Tadel, Ausgabe müssen wir nachschlagen. Und da ist auch der Begriff Hegemonie gefallen. Mhm. Und da habe ich heute, ich bin mir so den Eindruck, ich verstehe es nicht, aber habe nachgeschlagen. Das ist einfach die Vorherrschaft, also die Befehlsgewalt. Mhm. Und jetzt habe ich aber lange geredet. Mhm. Aber das ist so jetzt dieser Zwischenzustand. Ich habe den Verdacht, es geht um ein Verständnis der Hegemonie, der was darf ein Staat anschaffen, fordern, vorschreiben. Und da hat natürlich jeder seine Geschichte und auch Familiengeschichte. Mhm. Wo wir das kennengelernt hat, weil wir waren es ja bis vor kurzem noch gewohnt, dass die Schule sehr mächtig war und Ohrfeigen verteilt hat. Mhm. 1975 der Herr Pfarrer noch bei uns im Religionsunterricht. Ich habe das als sehr ungerecht empfunden und habe auch immer Angst gehabt. Mhm. Und mit Angst, finde ich, ist es nicht lustig. So. Und da schließt sich der Kreis, weil du hast ja begonnen mit der Frage, also du hast jetzt wirklich viel gesagt und das passt auch alles gut zusammen. Du hast ja begonnen mit der Frage, der Herr Rosenkranz findet, man sollte lernen und das Wohlfühlen ist nicht, es geht weniger ums Wohlfühlen und nicht so mehr ums Lernen. Und das ist eben die Frage, kann man lernen, wenn man sich nicht wohlfühlt? Was lernt man, wenn man Angst hat? Was lernt man, wenn man unter Druck und unter Zwang steht? Ich würde, das Wort Hegemonie ist auch ein Wort, das aus einer bestimmten Debatte stammt, würde ich sagen, aus einer Diskussion. Das ist zu verstehen in einem Gesamtzusammenhang eines Diskurses, wie man sagt. Ich finde das Wort Macht hier kürzer, einfacher und prägnanter. Sprache und Macht hängen sehr stark zusammen. Sie sind praktisch untrennbar miteinander verbunden. Ich übe mit Sprache, durch Sprache Macht aus. Und das kann ich auf verschiedenste Art und Weise tun. Das kann ich machen, indem ich über andere spreche und nicht mit ihnen spreche. Das kann ich tun, indem ich so spreche, dass mich der andere nicht versteht. Das kann ich tun, indem ich den anderen, über den ich spreche, bezeichne, diffamiere. Das kann ich auch tun, indem ich mit jemandem nicht spreche, dass jemand gar nicht zum Sprechen kommt. Also es sind Phänomene, die wir eigentlich in allen Gruppen beobachten. Und das kennen wir alle, dass wir in eine Gruppe hineinkommen und die reden über etwas und ich verstehe es nicht, weil ich es nicht begreife, was da passiert. Vielleicht, weil sie auch eine Sprache benutzen, die ich nicht verstehe, weil es eine, für uns Erwachsene ist das diese Weinsprache, finde ich ein sehr gutes Beispiel. Wenn Weinkenner miteinander sprechen und über Wein sprechen, verstehen wir eigentlich, wenn man nicht sich damit beschäftigt hat, was eine Nase ist und was das Pfeffer auf dem Gaumen ist und der Abgang und die Fruchtigkeit, dann verstehen wir das einfach nicht. Und somit sind wir ausgeschlossen aus dieser Gruppe, wir können nicht teilnehmen. Und jetzt ist es so, dass die Frage ist, wenn jetzt dieses Phänomen auftaucht, dass ich in eine Gruppe hineinkomme und ich verstehe nicht, was dort gesprochen wird. Ich verstehe den Code nicht, von dem der Herr Knapp gesprochen hat. Jetzt ist die Frage, wer ist zuständig? Wie passiert das? Wie funktioniert das, dass die Person, die in diese Gruppe hineinkommt, Teil dieser Gruppe wird? Und das wird sie, indem sie diesen Code beginnt zu verstehen. Dass jetzt die FPÖ oder Politiker, die diese Integrationsvereinbarung auch erfunden haben, meinen, das ist zum Guten der Menschen. Sie müssen ja das Deutsche lernen. Sie müssen ja diesen Code lernen, damit sie teilhaben. Und deswegen ist der Zwang auch so gut, weil sonst würden sie es ja nicht tun. Dann wird damit eine Haltung ausgedrückt, die sagt, ich muss mich um dich kümmern. Ich bestimme über dich. Ich weiß, was für dich gut ist und ich tue das zu deinem Besten. Und dieser Zwang ist zu deinem Besten. Ja. Ich rechtfertige mein machtvolles Tun in diesem Fall damit, dass ich eigentlich so wie ein Familienvater auch mich benehme und jemanden erziehen muss. Also es ist eine paternalistische Position, ja, sagen wir. Also jemand übernimmt die Verantwortung über jemanden anderen oder ich bestimme auch über jemanden anderen. Diese Haltung, das ist eine Haltung. Und wenn jemand in dieser Haltung denkt, ist es sehr schwer, mit ihm über viele Dinge zu diskutieren, über die wir gern diskutieren würden. Weil in dieser Haltung ist auch drinnen, ich muss dich zum Lernen, du brauchst Druck zum Lernen, es ist zu deinem Besten. Ja. Notfalls. Ja, notfalls. Aber besser einmal alle, weil die es eh freiwillig tun, die es brauchen, also die tun es eh freiwillig, die leiden auch nicht unter dem Druck, weil die machen es eh. Und so sieht man auch die Gruppen, nämlich, dass praktisch dieser Notfall innerhalb der Gruppen kaum eintritt, nur an den Rändern. Welche Gruppen? Also praktisch homogenen Gruppen. Ja, das mit der Homogenität, glaube ich, ist eine andere Geschichte. Da glaube ich, das hat mit dem Druck, weiß ich nicht, ob das was mit dem Druck zu tun hat. Ich glaube, dieser Wunsch nach Homogenität und zu sagen, ja, wir differenzieren und da sind die und da sind die, das ist so eine Idee, dass dann das Lernen besser funktioniert. Wir halten einander, dass wir sonst einander aufhalten würden, die Schwachen und die Starken, und damit die Schwachen gut gefördert sind und die Starken gut gefördert sind, oder die Musik lieben und die Mathematik lieben, deswegen tun wir die auseinander. Und das ist eine Idee von Lernen, die ziemlich veraltet ist, würde ich sagen. Also wenn wir heute in moderne Lernforschung schauen und auch in Gehirnforschung schauen und in alle Bereiche, die sich mit Lernen wissenschaftlich auch beschäftigen, die sagen, nein, wir lernen nicht aus der Homogenität, wir lernen gerade und vor allem in der Vielfalt und im Unterschied. Also dass Lernsettings, wo alle gleich sind und alles gleich ist, eher zur Langeweile führen und zu einer einseitigen Ausrichtung der Persönlichkeiten, der Fähigkeiten der Menschen und auch letztendlich, wenn du es jetzt auf einer politischen Ebene sehen möchtest, zu einer sehr differenzierten Gesellschaft, wo die Durchgänge eben nicht so leicht sind, wie das gesagt wird. Also das heißt, so in eine Gruppe, in eine Gesellschaft, in der es dann die gibt, die spezialisiert sind dafür, und dann diese und diese und diese. Also das sind dann die, hier sind die, die ein Handwerk gelernt haben, hier sind die eine höhere Schule besucht haben, und dann sind das die eine Universität abgeschlossen haben, und jeder hat so seinen Berufsweg und das ist alles ganz klar. Und wir wissen heute auch, dass diese Wege eigentlich schwer überschritten werden. Also diese Durchlässigkeit, von der dann gesprochen wird, sagt, ja, das kann man eh, die können eh wechseln, die findet de facto nicht statt. Theoretisch ist natürlich da, aber wenn wir uns Forschungen anschauen, dann wird sichtbar, dass es keine Mobilität gibt zwischen den Gruppen. Das ist dass der Bildungsstatus, dass die berufliche Hintergrund der Eltern sehr stark weitergegeben wird an die Kinder. Und dass es hier einfach eine Festschreibung gibt letztendlich dann im Schulsystem. Das heißt, wenn ein, das nochmal zu sagen, diese Idee, man spezialisiert sie und sie können eh wechseln, findet deswegen nicht statt, weil an den Schnittstellen dieser Bildungsinstitutionen stehen Menschen und die sind sozusagen Türsteher, Gatekeeper. Ja, die lassen jemanden rein oder hinaus. Ja. Hinaus ist schon eine Sache. Das heißt, wenn ein Kind zum Beispiel in einer Sonderschule ist, entscheiden dann die Lehrer, ob dieses Kind in der Lage ist, in die Hauptschule zu wechseln. Und die Hauptschule entscheidet, ob das Kind wirklich genommen werden kann. Das heißt, dieses Kind muss durch zwei Türen gehen, bevor es diesen Wechsel vollziehen kann. Das eine ist die Tür raus aus der Sonderschule und das andere ist die Tür rein in die Hauptschule. Und auch hier gibt es Forschungen, die sagen, an diesen Türen, die werden Entscheidungen getroffen, die weniger wirklich an den Fähigkeiten und Kompetenzen der Kinder orientiert sind, als vielmehr an Bildern, die wir von den Kindern haben. Das heißt, es gibt die Tendenz zum Beispiel zu sagen, wenn ein Kind bei Lehrern, wenn ein Kind Akademiker als Eltern hat, dann ist es ganz klar, dass diese Kinder ins Gymnasium kommen werden und dass das geschafft wird. Und da schaut man drauf, dass das auch passiert, weil da wird es ganz klar, da gibt es eine Erwartungshaltung der Eltern. Ja, mein Kind wird auch ins Gymnasium kommen. Fast alle Eltern mit Migrationshintergrund, die ich kenne, hatten die Erfahrung gemacht in der Volksschule, obwohl ihre Kinder gute Noten hatten, dass die Lehrer gesagt haben, sie sollen ihr Kind in die Hauptschule geben, weil das Kind wird das Gymnasium nicht schaffen. Obwohl das Kind von seiner Leistung es durchaus geschafft hätte. Aber die Idee war, ja, weil die Eltern Migrationshintergrund haben, weil die Eltern daher auch in einem schwächeren sozioökonomischen Status waren, wird es für das Kind nicht möglich sein, das Gymnasium zu schaffen. Das heißt, hier gibt es Bilder bei den Lehrerinnen, wie ein erfolgreiches Kind agieren soll, was für einen Hintergrund es haben soll. Und nachdem werden oft diese Entscheidungen getroffen an diesen Türen. Und diese Bilder sind nicht die modernsten Bilder? Nein, diese Bilder sind definitiv nicht die modernsten. Die sind sehr orientiert an dem, was diese Menschen selber als Kinder erlebt haben. Wir sind in unserer Vorstellungswelt sind wir noch viel jünger, als wir glauben. Also wir hängen ganz stark an Bildern, die wir mitbekommen haben in unserer Kindheit, in unserer eigenen Schullaufbahn. Mhm. Und das bestimmt dann auch sehr stark unser Agieren, vor allem auch in pädagogischen Kontexten. Mhm. Ja. Also das wäre eine andere Geschichte. Nein, das ist schon die Geschichte. Der Harald Walser hat mir erzählt, er ist in der Volksschule als nicht schultauglich für die Zeit danach erklärt worden. Und das war praktisch der eine Lehrer. Ja? Ja. Der nächste Lehrer war wieder alles in Ordnung und alles hat super funktioniert. Ja. Der Walter Rosenkranz hat mir erzählt, sein Vater war Schuldirektor in der Volksschule, in der er auch gegangen ist. Und er ist eigentlich gern zur Schule gegangen. Bis auf Chemie, da war er nicht gut. Und bei der Chemie-Olympiade, dann im Gymnasium in Krems, durfte er aber dann die Gitarre spielen. Und das gefällt mir schon sehr gut. Also es hat auch für einen Nicht-Chemiker einen Platz, nämlich die Gitarre zu spielen. Und er hat auch eine zweite Identität als Gitarrenlehrer in Musikschulen. Mhm. Und da sind wir beim Wort Identität. Es ist ja nicht so, dass jeder nur eine Identität hat. Der Herr Walser oder der Herr Rosenkranz oder der Herr Bodingbauer. Es kommt ja auch wirklich auf die Umstände drauf an. Mhm. Und Identitäten zu sehen, das ist dann nicht mehr so allzu schwer, wenn man ein bisschen den Blick, die Brille scharf stellt. Ja, aber wir sehen ja immer nur das, was wir schon kennen. Es ist ja für uns eine große Herausforderung, etwas zu sehen, was wir noch nicht kennen. Ja, und da gibt es scheinbar noch, man sieht oft, die einen sehen die Unterschiede, ja, und die anderen sehen die Gemeinsamkeiten. Ja, das ist auch eine Frage, wohin ich den Blick wende. Und es ist auch eine Mode, in der Anthropologie, glaube ich, ist man jetzt mehr, dass man die Gemeinsamkeiten, glaube ich, sucht. Früher hat man immer geschaut, was unterscheidet Ja, ich bin mir gar nicht sicher. Ich habe eher das Gefühl, früher, also in der interkulturellen Debatte, also rund ums Kulturthema, hat es eine Phase gegeben in den 80er Jahren, wo es sehr stark um die Gemeinsamkeiten ging. Und jetzt habe ich das Gefühl, in der differenzierten Auseinandersetzung sucht man eher die Verschiedenheit, beziehungsweise sagt, wir sind verschieden und das gehört akzeptiert. Ja, also, ach so, da bin ich auf einen alten Stand. Ja, genau, natürlich. Ja, also die Unterschiede sind vorhanden. Vorhanden, ja, wesentlich. Ja, in Wirklichkeit, also so sehe ich das gerade. Wobei das ja auch so schwierig ist, weil wenn ich sage, letztendlich braucht es dann immer einen gemeinsamen Nenner, um irgendetwas auf die Beine zu stellen. Also etwas zu sagen, ein gemeinsames Interesse, also die Suche nach den Gemeinsamkeiten ist immer eine wichtige, aber die Frage ist, wo suche ich sie? Suche ich sie, indem wir sind gleich? Du und ich, wir sind ja Menschen und alle sind Menschen und schließe damit eigentlich von mir auf dich. Also wenn ich dann sage, wir sind eh gleich, steckt ja bei ganz vielen Menschen dahinter und das heißt gleich wie ich. Mhm. Du bist wie ich. Mhm. Und dagegen verwehrt sich dann die andere Gruppe und da kommt wieder die Macht ins Spiel. Wenn ich sage, wir sind alle gleich und ich als Mächtige sage das, dann gehe ich davon aus, du bist wie ich und es könnte sein, dass deine Bedürfnisse und deine Besonderheit und deine Identität dann auch nicht gesehen wird, weil alle glauben, also weil du wirst so behandelt, wie als ob du ich wärst, aber du bist ja nicht ich. Verstehst du, was ich meine? Ja, und deswegen wird wahrscheinlich eine Menschenrechtskonvention eben nicht sagen, wir Menschen sind alle gleich, sondern gleich an Rechten. Genau. Und das ist das Wichtige. Mhm. Vom Walter Rosenkranz, von dem ich heute Nacht geträumt habe, eben von diesem Gespräch, weil es so interessant war, finde ich. Er hat noch gesagt, eine Stelle, wo er auch wirklich klar darüber gesprochen hat, also dass wenn jetzt Asylwerber, wie auch immer man sie bezeichnet jetzt, ja, hier sofort vom ersten Tag an Deutsch lernen und sie dann aber den Status nicht bekommen, den Asylstatus, dann wird oft die Sprache, die Deutschkenntnis, die vorhanden ist, ins Feld geführt, dass sie sagen, ja, wir sind aber schon integriert zum Teil und deswegen dürft ihr uns nicht abschieben. Und ich weiß nicht, wie er das gelöst hat, dieses Problem, der Walter Rosenkranz, weil ich finde, das ist schon eine klare Erkenntnis. Und da muss ich nochmal nachhören, was seine Konsequenz aus dieser Geschichte ist. Weil er sagt schon auch, vom ersten Tag an Deutsch lernen, fördern, machen. Aber es kommt als Bumerang zurück, wenn die Leute dann deswegen da bleiben. Ja. Das ist so ein bisschen ein Dilemma wahrscheinlich. Muss ich jetzt noch einmal nachhören, wie er das Dilemma löst oder ob es aufgelöst wird? Naja, das Dilemma ist in sich auch da, weil wenn man sagt, die Deutschkenntnisse sind die Messlatte an Integration, dann sind wir in diesem Dilemma. Wenn ich Integration und Deutschkenntnisse voneinander trennen würde, was ja vieles auch dafür spricht, dass man das kann, dann wären wir in diesem Dilemma gar nicht. Weil dann kann man sagen, okay, jemand, der hier ist, der ein Asylsuchender, der lernt vom ersten Tag an Deutsch. Es wird auch darauf ankommen, es wird nicht jeder Asylsuchende, der hierher kommt, vom ersten Tag lang an Deutsch lernen, weil ich beobachte eher, dass das ein bisschen dauert, bis die Leute bereit sind, sich auf diese Sprache einzulassen und dass das gar nicht so einfach und so schnell geht, wie man das immer allgemein annimmt. Ja. Aber nehmen wir an, ein Mensch ist dann schon hier und es braucht eine Zeit, hier zu sein, bis die Menschen gut Deutsch lernen. Und vor allem, dann ist eher diese Zeit und die Umstände, die dazu geführt haben, dass dieser Mensch Deutsch kann, das, was man sich anschauen muss. Das, was als Indikator für Integration gelten kann. Also die Sprache ist ja nur, also es wird sozusagen als Messlatte genommen, aber um eine Sprache zu lernen, müssen ja viele Dinge passieren. Ich lerne eine Sprache nicht nur im Deutschkurs, sondern ich lerne sie, indem ich Beziehungen aufbaue, indem ich mich einlasse, indem ich aktiv bin und beginne auch schon mitzutun in dieser Gesellschaft. Ja? Und das ist das, was die Integration ausmacht. Das Mittun, das Mitmachen, das sich einlassen, das in Beziehung gehen und auch Beziehungsangebote bekommen haben. Es ist ja nicht nur eine einseitige Geschichte. Das heißt, diese Menschen, die schnell gut Deutsch gelernt haben, sind ganz oft auch welche, die sich richtig eingelassen haben, aber auch gleichzeitig eine gute Aufnahme gefunden haben. Also wo es in dieser Wechselseitigkeit war. Und die so schnell Deutsch lernen, sind oft junge Leute, die wirklich was wollen, die auch diese Chance ganz anders nützen können, des Neubeginns hier in Österreich als Menschen, die älter sind, die mitten im Leben stehen und die dann entwurzelt wurden und für die ist das nicht so, dass die so schnell Deutsch lernen. Also da muss sich der Herr Rosenkranz nicht fürchten vor dem, ja, sondern da wird es eher darum gehen, sich zu überlegen, was kann man denn wirklich noch alles tun, damit diese Menschen auch gut hier ankommen und das Deutsche lernen. Das ist ja auch so ähnlich die, ich war jetzt beim Seminar, wo ein paar einfache Evaluierungsmethoden vorgestellt wurden. Und zwar nicht jetzt Fragebogen, die immer falsch oder nicht professionell verfasst werden, also unsinnig sind, sondern Menschen, die an etwas arbeiten, bewerten, wie es damit geht. Und da gibt es so verschiedene leichte Methoden. Und der wesentliche Punkt ist dann, dass der Projektleiter nicht die Daten interpretiert oder jemand die Daten interpretiert, die dann über dieses Projekt sichtbar werden, sondern dass die Menschen es selbst tun. Sie beschreiben, was sie auf diesem Plakat jetzt sehen an Punkten. Mhm. Und sie schlagen vor, was man da ändern könnte, dass sich das verbessert. Mhm. Und das ist ja auch ein Paradigmenwechsel. Mhm. Dass es nicht um das Ergebnis der Evaluierung geht, sondern um den Prozess, der stattfindet, der in der Interpretation der Evaluierung sich befindet. Mhm. Wow, aber ich meine, das muss man lernen, solche Ideen. Weil erfinden könnte ich das jetzt nicht so geschwind mit meinem Hintergrund und meiner Familiengeschichte und mit meiner Erziehung in Braunau am Inn. Nein, aber es gibt viele Menschen, die sich schon lange damit beschäftigt haben und die haben das gelernt. Es kann ja auch nicht jeder alles immer lernen, sondern deswegen sind wir auch, sprechen wir auch miteinander. Das heißt, es gibt Menschen, die, so wie ich, seit über 20 Jahren mit diesen Themen beschäftigt sind und die Erfahrungen gemacht haben. Also als ich begonnen habe, Deutsch zu unterrichten vor 20 Jahren, habe ich mir auch gedacht, ja, so eins geht ganz einfach. Mhm. Und jetzt lernen wir das und dann ist man, und dann erst, wie ich gemerkt habe, aha, so einfach geht das nicht und was ist hier eigentlich und was spielt hier alles eine Rolle und was brauchen diese Leute eigentlich, damit sie gut Deutsch lernen können, dann kommt man drauf und das ist auch ein Prozess. Also durch diesen Prozess sind auch wir gegangen, die das heute einfach so sagen können. Ja, aber das ist sehr freundlich, weil wenn ich jetzt ein bisschen härter mit der FPÖ ins Gericht gehe, ist es schon so, dass durch all diese Standpunkte und durch diese Sichtweisen etwas abgegrenzt wird, Macht verteidigt wird, etwas aufrechterhalten wird, das man andere nicht gibt. Ja, und das bei vollem Bewusstsein und bei voller, und wenn man es auf ernst nimmt, auch unter Umständen bei voller Bösartigkeit. Ja. Weil Bösartigkeit ist definiert, man könnte etwas tun, man tut es aber nicht. Also meine bösartige Tante hat mir das Fahrrad in den zweiten Stock raufschleppen lassen, weil man keine Hofbenutzung hat in diesem Haus, in ihrem Haus. Ich finde das bösartig, weil sie, also bei besserem Wissen, dass man Fahrräder nicht raufschleppt in den zweiten Stock, sie es mir angeschafft hat. Mhm. Und jetzt kann ich sagen, okay, jetzt verteidige ich etwas bei vollem Bewusstsein, Ressourcen, was auch immer es ist, aber mit viel Sympathie gibt es nicht irgendwas, wo man diese jetzt unter Anführungszeichen Bösartigkeit verteidigen könnte? Haben Sie nicht vielleicht recht? Nein, also recht haben Sie nicht. Warum nicht? Ich meine, das ist jetzt ein anderer Standpunkt, den du da einnimmst. Nein. Können wir nicht ein bisschen für die FPÖ argumentieren? Aber das probiere ich. Ich finde es ja interessant, dass du beim Herrn Rosenkranz warst, weil ich habe auch beschlossen, vor relativ kurzer Zeit mich mit diesen Standpunkten auseinanderzusetzen. Ja. Wir müssen ja mit ins Gespräch kommen. Weil also, er ist kein böser Mensch. Nein, ich bin mir ganz mit Sicherheit. Sicher. Es war ein nettes Gespräch und ich finde es hochinteressant und er hat sich voll Zeit genommen und es war sehr okay. Ja, also und ich glaube auch. Also ich glaube nicht, dass es Bösartigkeit ist. Und trotzdem haben Sie nicht recht. Ja? Das ist, für mich sind das zwei Paar Schuhe. Ja, aber man könnte sagen, ist halt ein anderer politischer Standpunkt, aber der ist schon schärfer einzustellen, einzuschätzen. Das wird es auch wieder relativieren. Eben. Das möchte ich auch. Nach unten. Also ja. Nein, alles ist das immer wieder in dieser Beliebigkeit. Ja, jeder denkt sich halt irgendwas und so. Und dann ist eben, das ist nämlich blöd mit der Machtgeschichte. Weil wenn dann die, die das denken, an die Macht kommen, dann schaut es für viele ein bisschen schlecht aus auf dieser Welt. Also es geht ja schon darum, vor allem in der Politik einen Weg zu finden, der nach bestem Wissen und Gewissen der ist, der von dem man weiß, und zwar gesichert weiß, dass das ein Weg ist, der ihn in eine friedliche Gesellschaft führt. Und das ist eben die Frage. Und nämlich was, alle betrifft. Genau. Was wollen wir? Und das ist der Punkt. Und die Entscheidung, was jetzt der richtige Weg ist, hängt ja ganz stark dann davon ab, was ich glaube, was überhaupt richtig ist in dieser Welt. Das heißt, ich kann das Thema, und jetzt sind wir wieder bei einem Aspekt von Sprache, ich kann Sprache, Mehrsprachigkeit, Umgang mit Sprache nicht trennen von Ideologie. Das heißt, Ideologie und Sprache hängen zusammen. Erstens, weil Sprache Ideologie unterstützt, in dem wie gesprochen wird. Und zum anderen auch, weil Sprache als Instrument verwirklicht das, was ich denke. Ja. Und die FPÖ hat einen Standpunkt, der ganz klar heißt, wir sind wir und die anderen sind die anderen, die eine ganz klare Grenze ziehen zwischen Menschen. Da sind eben die Österreicher und dann sind andere. Und es geht darum, die Rechte und die Rechte zu schützen von unseren Menschen, und es geht ganz viel um Schutz, das habe ich verstanden, indem ich war vor 3 Wochen bei einem FPÖ-Abend, wo es um Flüchtlinge ging, und habe mir das angehört, weil ich das auch wissen wollte, was wird hier verhandelt, und das, was ich beobachtet habe, ist, dass es eine ganz große Angst gibt, und das ist, und die möchte ich einmal ernst nehmen als solche, weil das Angst ist Angst und die kommt woher, aber das Bedürfnis, sich zu schützen, einfach sehr groß ist und eine Grenze zu ziehen. Und ich kann mit Sprache eine Grenze ziehen, ich kann durch Sprache eine Grenze ziehen und ich kann vor allem durch den Zugang zu Ressourcen eine Grenze ziehen. Und wenn ich sage, diese Menschen haben den Zugang zur Bildung und diese Menschen haben ihn nicht, wird hier auch eine Grenze gezogen. Aber die Frage war ja, haben die Recht oder wer hat hier eigentlich Recht? Und kann man sie auch verteidigen? Also warum darf man denn keine Grenzen ziehen? Warum können wir nicht auf uns schauen? Das ist wirklich eine philosophische Frage. Natürlich, Grenzen zu ziehen ist etwas, was für uns in einem hohen Maße wichtig ist. Wir könnten nicht existieren ohne Grenzen, keine Frage. Aber die Frage ist, wie gehe ich an der Grenze um mit anderen? Also wie wahre ich die Grenze? In welcher Form wahre ich sie? Zu welchem Ziel wahre ich sie? Und inwieweit bin ich auch bereit, Grenzen zu verschieben? Es geht ja ein Stück weit immer wieder darum, Grenzen auch zu erweitern, Spielräume größer zu machen. Und jetzt in der gegenwärtigen Diskussion geht es sicher sowohl um die Frage, wo und wie, wo gibt's diese Grenze, aber auch ganz stark die Frage, wie agiere ich an dieser Grenze. Ja. Und aber ob da nicht da auch Sprache praktisch jetzt der FPÖ auch wirklich die Sprache, die verwendet wird in der Diskussion, es eigentlich nicht erlaubt, Feinabstufungen zu machen. Ja. Weil einfach praktisch Vokabel oder Redeweisen verwendet werden, die ein Dazwischen nicht erlauben. Ja, es ist ein sehr starkes Schwarz-Weiß-Denken es fehlt an Differenzierung, es fehlt auch ein Blick dafür. Und das ist das, was ich vorher gesagt habe. Ich kann nur sehen, wir sind sehr stark in der Wahrnehmung davon geprägt, was wir kennen und was wir sehen wollen und was wir sehen können. Und ich habe ja das Gefühl, dass in diesem Blick die Differenzierung nicht, dass der Blick nicht differenziert sein kann. Und daher ist auch die Sprache nicht differenziert. Und daher ist auch die Sprache nicht differenziert. Und das hängt auch zusammen. Ja, aber das kann ich doch jemandem nicht vorwerfen. Du hast keinen differenzierten Blick. Ja. Nein, natürlich kann ich das nicht. Aber ich kann es einmal verstehen. Übrigens, was das Vorwerfen ist, das Interessante ist, die werfen uns Gutmenschen auch vor, dass wir keinen differenzierten Blick haben. Und das finde ich ja das Interessante. Ja? Schon, aber jetzt haben ja wir einen differenzierten Blick und die nicht. Und da sind wir mittendrin. Da glaube ich, da wird es wirklich interessant. Mhm. Hier wird es wirklich schwierig für uns. Mhm. Darum glaube ich, ist die Frage, und ich habe da noch keine Antworten drauf. Ich stecke da mit, genauso wie du mit dem Herrn Rosenkranz, und stecke ich mitten in dem drinnen, wie können wir einander, wie ist das zu verstehen? Ja, aber ja? Wenn wir uns, zumindest könnten wir doch einmal zugeben, dass wir unsicher sind. Das könnte theoretisch die FPÖ auch machen. Wird es nicht machen, aber könnte im persönlichen Gespräch. Und sobald man einmal ein bisschen zugibt, dass man unsicher ist, dann wird man nicht mehr so brutal auftreten. Ich finde, diese Systeme, die ich da auch als Kind in den Schulen erlebt habe, waren einfach schon sehr sichere Systeme. Das ist so. Und da bist du, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, ob sie dir sicher waren. Ja, na sicher ist das nicht so. Und ich glaube, dass du da einen ganz wichtigen Punkt bist, weil wenn wir zugeben, dass wir eigentlich Angst haben und dass wir eben, die Angst kommt ja aus dieser Unsicherheit heraus, und bereit sind, in uns hineinzuschauen und zu sagen, woher kommt denn diese Unsicherheit, und wahrnehmen, dass sie ein Teil von uns ist und dass wir ihr am besten begegnen, indem wir uns selbst begegnen und nicht indem wir die anderen weghalten von uns. Die anderen sind ja dann nur, werden ja zur Projektionsfläche meiner Ängste. Eine schlagende Verbindung ist ja, glaube ich, einmal als sensibler Mensch nicht lustig, wenn man da hineingeboren wird in dieses System und man muss dann mit Säbeln sich gegenseitig im Gesicht herumschneiden, und wenn man nicht aufpasst, dann immer, das kann nicht lustig sein. Nein, aber es gehört aber dann dazu zum Selbstverständnis. Wenn man es dann geschafft hat, Gott sei Dank. Ja, und man glaubt, man muss es schaffen, man will ja da auch dazu gehören. Das sind diese ganzen Gruppengeschichten, ja, die stattfinden. Wenn du in einer Familie geboren bist, wo das Ideal ist, wo dein Vater war schon bei einer schlagenden Verbindung und dein Großvater war bei einer schlagenden Verbindung und alle deine Freunde sind bei einer schlagenden Verbindung, dann wirst du auch bei einer schlagenden Verbindung sein. Außer du beginnst darüber nachzudenken, aus irgendeinem Grund fliegt ein Gedanke durch deinen Kopf oder du bekommst woanders her eine Idee oder auch ein Angebot. Und das hat viel mit Beziehungsangeboten zu tun. Aber vorher noch, bevor man in die Situation kommt, hat man noch, glaube ich, als Kind Angst vor dieser schlagenden Verbindung. Ja, das kannst du wahrscheinlich, das kannst du als Mann eher nachvollziehen. Nein, Entschuldigung, das ist nicht lustig. Aber jetzt ja? Wenn man dort geboren ist und das Thema in der Familie ist und so weiter, auch wenn man dann trainiert, dass man das irgendwie geschickt hinter sich bringt, das kann nicht, also da muss man vorher Angst haben, bevor man dann handelt und sich schlägt. Das kann nicht ohne Unsicherheit abgehen. Nein, sicher nicht, das glaube ich auch. Und dann, wenn du dir vorstellst, dass ja in unserer Gesellschaft bis gar nicht vor so kurzer Zeit es zum Mannsein dazugehört hat, in solche Gruppen zu gehen, sich zu schlagen, zu kämpfen. Ich habe jetzt gerade die Geschichte meines Großvaters gelesen, der war in zwei Kriegen. Ja. Das ist auch nicht lustig. Ja. Also wo eine Erziehung zum Mann sein auch heißt, sich vor dem zwar zu fürchten, aber dieser Angst auch sich zu stellen. Ja? Jetzt, wenn das alles so super wäre, ja, und die Ergebnisse so toll wären. Was jetzt genau? Von diesen Systemen, wo man Mann und stark und schlagen und einmarschieren, gut, das ist jetzt ein bisschen, this escalated quickly, na, aber praktisch die Probleme lösen durch, zack, oder so oder so. dann müssten ja die Erfolge dementsprechend groß sein. Die sind ja nicht da. Und die sind ja nicht da. Genau. Das heißt, wenn man sich anschaut, gibt es Regime oder Umstände, in denen so vorgegangen wird, die erfolgreich waren, sind sie es ja nicht. Nein, und das ist das, was ich vorher gemeint habe, sie haben nicht recht. Also auch wenn sie nicht bösartig sind, haben sie nicht recht. Mhm. Also das ist nicht das, also das ist sicher kein erfolgreicher Weg, das ist ganz klar. Es ist nur für mich der Weg zu verstehen, warum diese Menschen noch, was macht uns dazu, was bringt uns dazu, das weiterzuführen. Mhm. Ja? Warum gibt es auch heute immer noch Menschen, die gerne in diese schlagenden Verbindungen gehen, wobei ich glaube, dass das ja mittlerweile eh schon eine ganz kleine Gruppe ist. Aber jede extreme Gruppe heute hat ja diese, das gibt ja diese Rituale. Und wenn du dir anschaust, dieses Mut zeigen und die Angst bezwingen, das ist ja eigentlich, das sind Rituale von ganz vielen Gruppen heutzutage. Aber es ist natürlich kein Weg, der in den Frieden, und die Frage ist, was wollen wir? Wollen wir den Frieden? Aber selbst das, so, ich sag dir, die Menschen, die da drinnen stecken, sagen dir, ja, wir wollen den Frieden und weil wir ihn wollen, verteidigen wir ihn genau. mit Waffen. Und mein Haus, ja, und jedes Haus hat einen Zaun. Ja, genau. Und als ich war in der Diskussion mit ihnen und dann haben sie mich gefragt, weil ich habe mich dann eingeschaltet, wie sie gesagt haben, sie fürchten sich so und sie haben Angst, weil wir sind jetzt in einer Zeit wie in den 30er Jahren und so weiter und wir wissen ja, was da passiert ist und so und ich habe dann gesagt, ja, aber ihr macht, sie wollen den Frieden. Und ich sagte, aber ihr tut alles dagegen, diesen Frieden zu zerstören. In der Art, wie ihr sprecht, wie ihr über andere sprecht. Da ist so viel Aggression in eurer Sprache. Da ist so viel Ausschluss. Da ist so viel Hass. Ja? Und dann haben sie geschaut und dann hat mich einer gefragt, ja, und du, hast du Frau, hast du Kinder und ein Haus? Mhm. Nein, da klar. Konnte ich leider weder nein, sagen, das dass war's. Ich Kinder habe. Oder, und damit war ich draußen. Und es war, ich habe zuerst geglaubt, das ist eine frauenfeindliche, ich habe dann gesagt, ich finde das frauenfeindlich. Und dann ist später, in einem späteren Gedanken ist mir gekommen, ja, ich habe ja nichts zu verteidigen, ich habe nichts zu verlieren. Genau. Ja? Also da gibt es etwas und das ist das, das gibt es eine Denkart, ich muss mich schützen. Aber da muss man schon sagen, die Menschheit als solches hat schon durch diese Denkart den Kampf gegenüber viele andere wilde Tiere gewonnen. Also es geht und also würden wir uns nicht schützen wollen, dann gäbe es uns wahrscheinlich nicht mehr. Genau. Also es hat eine gewisse Funktion. Na ja? Schon. Ja, aber die Frage ist, wovor muss ich mich eigentlich schützen? Dass man vielleicht bei Und sind wir jetzt schon so weit, dass wir also wir sitzen hier in einem der reichsten Länder dieser Welt? Und das ist so, mit einem Lebensstandard, der seinesgleichen sucht, in einer Sicherheit, die seinesgleichen sucht. Und natürlich wird sich was verändern durch die vielen Menschen, die da kommen. Es wird nicht mehr ganz so gemütlich sein. Aber die Frage ist, wie schütze ich mich jetzt in dieser Situation? Schütze ich mich damit, dass ich Grenzen an den Mauer draußen Grenzen aufbaue? Oder schütze ich mich damit, dass ich mich versöhne mit der Situation und sage, nur wenn ich diese Menschen in Frieden hier auch aufnehme und annehme und ich darauf achte, dass es hier, wenn sie da sind, ein gutes Zusammenleben gibt, dass es denen gut geht, weil das schützt mich dann vor deren Hass. Mhm. Weil wenn wir diese Menschen schlecht behandeln, ausgrenzen, sie dürfen dann hier sein, aber sie kriegen die schlechten Jobs, wenn sie überhaupt Jobs kriegen. Also die zentrale Frage ist, sind wir in der Lage, diese Menschen zu integrieren und nicht kommen die und wollen die sich integrieren? Ist Achtsamkeit im eigenen Denken. Ja, und da, und meines Erachtens ist das die zentrale Frage, weil dass diese Menschen kommen und das natürlich wird nicht alles gehen und es müssen Entscheidungen getroffen werden und das ist schwierig genug, ja. Aber letztendlich geht es um die Frage, wie gehen wir jetzt damit um, dass die Menschen zu uns kommen und sie werden kommen und sie bleiben. Und das ist eine Tatsache. Ja. Was mir immer gut gefallen hat, war, als wenn ein Lehrer mit mir gearbeitet hat, irgendwie auf meine Bedürfnisse eingegangen ist. Und das war nicht jeder. Die meisten haben irgendwie ein Programm gemacht, das sie machen mussten. Und ich empfand es als sehr wohltuend, wenn da jemand an meiner Meinung interessiert war oder bei Gott, also sogar so weit, wie ich mich fühle. Aber das ist lange Zeit nicht gewesen. Also diese Dinge habe ich eher kennengelernt, so aus dem englischsprachigen Raum, mhm. dass da einfach wirklich Trainer gibt, die einmal davon ausgehen, wo die Leute stehen. Mhm. Ja gut, das sind also da kann man viel wahrscheinlich durch Bildung und Weiterbildung lernen und das wird sich auch irgendwann einmal herumsprechen mehr, dass die Prozesse eigentlich das Interessantere sind. Und ich glaube, dass tatsächlich kann man durch Bildung und Weiterbildung was lernen, aber weniger dadurch, dass es als Inhalt vermittelt wird. Ja, ja. Sondern, dass die Menschen es erleben. Das muss man machen, genau. Das muss man erleben. Mhm. Mich würde interessieren, du hast mir mal erzählt, wie Menschen in Migration Sprache lernen, nämlich die, wo sie hinkommen. Ich habe große Teile wieder vergessen. Wie lernt man eigentlich, wenn man auswandert? Die Sprache im neuen Land. Mhm. Geht das so einfach in dem Moment, wo ich an der Grenze bin? Nein, das geht gar nicht so leicht, weil wenn Menschen auswandern, dann passiert ihnen so vieles, womit sie nicht gerechnet haben und da sind dann mal ganz viele Prozesse, durch die gehen müssen, ehe sie wirklich in der Lage sind, sich auch dieser neuen Sprache zu nähern. Wenn wir woanders hingehen, erleben wir mehr oder weniger stark, dass das, was wir dort, wo wir hinkommen, nicht ganz so ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Wenn wir beschließen, wir migrieren, und da gehe ich jetzt mal wirklich von einer Migration und nicht von einer Flucht aus, oder auch wenn du sagst, du gehst von Oberösterreich nach Wien, dann hast du dir gewisse Bilder gemacht von Wien. Du hast dir Gedanken gemacht und denkst dir, aha, so wird das irgendwie sein und dann werde ich dort das und das machen. Und dazu gehört, wenn ich jetzt in ein anderes Land gehe mit einer anderen Sprache, ja ganz meistens, allermeistens auch die Idee. Und ich werde diese Sprache ganz schnell lernen, das ist selbstverständlich. Und dann packt man seine Koffer und dann zieht man los und in diesen Koffer ist ganz viel drinnen an diesen Hoffnungen, Erwartungen, Vorstellungen, Wünschen, die man sich mitgenommen hat. Und gleichzeitig gibt's auch eine große Freude und Neugier auf das, was kommen wird. Aber eben auch eine Traurigkeit und ein Schmerz, weil man ja so vieles hinter sich lässt. Man nimmt Abschied von Menschen, von Plätzen, von Orten und auch von Sicherheiten. Man ist sich noch nicht klar, was man alles aufgibt, aber man spürt das schon ganz gut. Und dann kommt man in das neue Land und dann denkt man sich, super, jetzt ist hier, jetzt bin ich da und ist voller Hoffnung und voller Freude. Und früher oder später, das ist bei manchen ganz schnell und bei manchen so nach einer gewissen Zeit, kommt so diese erste Erkenntnis, das ist gar nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Und es ist, ich bin hier erstens nicht so willkommen, wie ich gehofft habe. Und die Dinge sind auch anders, als ich es erwartet habe. Und vor allem, ich bin hier nicht mehr die ich war. Ich brauche Hilfe von außen. Ich kann ganz vieles nicht mehr alleine schaffen. Es müssen mit Menschen mit mir Wege erledigen, weil ich diese Sprache nicht kann. Und ich habe mich auch dann vielleicht schon begonnen, mit dieser Sprache zu beschäftigen. Und dann merke ich, boah, diese Sprache ist ja viel schwieriger, als ich das gedacht habe. Und wenn wir uns überlegen, wie schwer es ist, eine Sprache zu lernen. Und das haben wir alle erlebt. Es spricht hier kaum jemand von uns einfach so 3-4 Sprachen. Und das liegt ja auch daran, dass das nicht so leicht zu uns kommt. Ja, und dann merkt man, das ist alles nicht so einfach. Und dann beginnt eine Trauer, die da ist. Und einfach auch ein Schock, in dem man sich befindet und merkt, das geht jetzt alles nicht mehr so. Und das ist eine Phase, in der man sich auch zurückziehen möchte und es schwer ist, Beziehungen aufzubauen in dieser Phase. Und da spielt der Verlust der eigenen Sprache eine ganz wichtige Rolle. Also die Erfahrung, dass ich mich jetzt nicht mehr so ausdrücken kann, nicht mehr selbstverständlich die Situationen meistern kann, macht etwas mit mir, gibt mir das Gefühl, ganz klein zu sein, nicht mehr, und vor allem wirklich nicht mehr die zu sein, die man kennt, die man kannte. Je tiefer die Beziehung zur Sprache war, also das heißt, je mehr ich ein Sprachenmensch bin und mich über meine Sprache ausdrücke oder auch verstehe, und je sicherer auch vielleicht oder je besser meine Position, auch soziale Position in meinem Herkunftsland war, desto schmerzhafter werde ich diesen Prozess erleben, dass ich jetzt plötzlich meine Sprache nicht mehr selbstverständlich benutzen kann. Das ist etwas, was ich beobachtet habe. Also für Sprachmenschen ist dieser Verlust der Sprache besonders schwierig. Stefan Zweig ist für mich einer der Personen, der hat sich ja umgebracht im Exil, weil er mit dieser Sprachlosigkeit nicht zurechtgekommen ist. Und in dieser Phase ist es nicht so leicht, für viele Menschen nicht so leicht, die neue Sprache anzunehmen. Also die neue Sprache, die jetzt als Wunschsprache da ist. Ich habe wirklich viele Menschen unterrichtet in Deutsch und mit unendlich vielen Menschen gesprochen über ihr Deutschlernen, und ich habe keinen getroffen, der nicht das Deutsche lernen wollte. Es wollten alle. Alle kamen auch ganz eifrig in, die ich getroffen habe, kamen ganz eifrig in Kurse und haben gelernt und sich bemüht und trotzdem nicht die Fortschritte erzielt, die sie wollten oder die, von denen wir alle gehofft haben, dass sie sich einstellen. Und ich habe dann eine Zeit lang gebraucht, um zu verstehen, dass dahinter eben diese Trauer liegt und diese noch nicht verarbeitete Trennung von dem Alten. Also sie befinden sich in einem Trauerprozess. Menschen, die migrieren, befinden sich in einem Trauerprozess, den wir alle kennen, die wir etwas verloren haben, was uns wichtig war, Menschen verloren haben. Und in diesem Trauerprozess gibt es eben diese Phase dieses Schocks, dieser ganz tiefen Traurigkeit, in der es schwierig ist, die neue Sprache zu lernen, Beziehungen aufzubauen. Und diese Phase wird aber überwunden wieder. Also das ist jetzt nicht etwas, wo wir ewig drinnen bleiben, aber sie muss durchlaufen werden, damit das Neue wieder einen Platz hat. Also damit dann wirklich eine gesunde Beziehung zur neuen Sprache oder zur neuen Gesellschaft stattfinden kann. Also wenn diese Trauer nicht bearbeitet wird und keinen Platz hat, weil Menschen sich viel zu schnell in das Neue hineinwerfen. Also das nennen wir als Überassimilierung. Also wenn die ganz schnell die neue Sprache lernen und das Alte weg, und ich möchte jetzt gar nichts mehr mit Menschen aus meiner Herkunftssprache zu tun haben, nur mehr Österreich, und die werden dann österreichischer als die Österreicher und verlieren, also geben gerne ab und werden dann auch noch hoch gelobt bei uns, weil das sind ja dann die Herzeigemigrantinnen, die ja sich super integriert haben. Da wird etwas übersehen, und das holt diese Menschen ein, später wahrscheinlich oder manchmal auch Generationen später. Also diese nicht bearbeitete Trauer, das kann dann in Form von Krankheiten sein. Wir wissen, dass Migrantinnen viel stärker als Menschen ohne Migrationsgeschichte von Krankheiten betroffen sind, Kopfschmerzenambulanzen. Also da gibt's mittlerweile schon Untersuchungen davon, die sagen, dass die psychosomatischen Erkrankungen einfach ganz stark sind, weil Menschen mit dieser Trauer, weil diese Trauerprozesse wenig Berücksichtigung finden. Ich gehe jetzt mal davon aus, du würdest dann sagen, es hilft nicht, wenn der Staat dann etwas fordert als Zeichen der Integration, ja, die Sprache zu können. Ja, weil es ist, ich habe erlebt, dass Menschen, wenn sie zu schnell in diese Programme gehen, sitzen sie viele, viele Stunden in Kursen und können nichts aufnehmen. Wenn sie dann ein Jahr später kommen, sie dann und sagen, jetzt bin ich soweit, jetzt habe ich mich hier soweit orientiert, jetzt würde ich gerne in einen Deutschkurs gehen. Und dann haben die oft keine Chance mehr, weil sie ihre Chance gekriegt haben. Ja. Oder man sagt, ja, sie haben schon so viele Deutschkurse gemacht. Die Frage des Zeitpunktes ist eine, die der Mensch nur selber treffen kann. Wann bin ich bereit, in diesen Kurs zu gehen? Und manchmal wissen sie es auch nicht noch, weil sie sagen, sie wollen es gern vom Kopf und sind dann sehr enttäuscht, wenn sie in den Kursen sind und merken, sie können nicht so schnell lernen, wie sie das auch selber wollen. Ja, es ist wirklich ein komplexer Prozess, der auch für die Betroffenen selber, für die Menschen selber nicht immer zu durchschauen ist. Sie sagen, ich will das, aber ich kann das nicht. Und ich erzähle ja das, was ich dir erzähle, arbeite ich ja auch ganz oft mit Menschen, die Migrationsgeschichte haben. Und die hören das und sagen, ja, das stimmt, ich habe das nicht gewusst. Und ich habe immer geglaubt, nur ich habe das Problem. Ich habe immer geglaubt, ich schaffe es nicht, ich kann es nicht. Und jetzt merke ich, dass das, und jetzt sehe ich, dass das ein Prozess ist, der ganz normal ist. Ja? Aber Österreich ist nicht groß genug, dass wir uns solche Inseln leisten können, in denen nur Chinatown, also chinesisch gesprochen wird und nur italienisch gesprochen. Das würde es auch gar nicht gehen. Es geht gar nicht darum, um Chinatowns oder diese Gruppierungen. Also aber es gibt auch schon immer wieder diesen auch Vorwurf, es gibt dann 60-jährige Menschen, die halt schon 40 Jahre da sind und immer noch nicht Deutsch gelernt haben. Genau, die gibt es. Und das die ist leben dann vielleicht in Gruppen, in Stadtteilen, und das wollen wir eigentlich nicht haben. Nein, das finde ich schön, dass wir das nicht haben wollen. Das ist ja gut, aber Tatsache ist, dass es so ist. Und man sollte sich vorschreiben. Nein, man sollte sich eher mal fragen, wieso ist das so? Dann müssen sie nach Hause gehen, wenn sie nicht integrieren wollen. Na, Deutsch ist ja dann das Integrationskriterium, und das ist ja wahrscheinlich ein schlechtes, wie du sagst. Aber ist das nicht interessant, dass diese Menschen schon so lange hier sind und offensichtlich ganz gut integriert sind in diese Gesellschaft? Das sind sie ja nicht, weil sie ja in ihren Gruppen leben. Aber das heißt, die Integration, sie sind in eine Gesellschaft integriert, die hier ist. Sie können ihr Leben hier meistern. Sie brauchen dazu keine Hilfe. Und sie sind, wie sie sind, einfach da. Also das ist etwas, was ich jetzt mal sagen würde, ist einmal ein Zeichen, dass sie eine Form der Integration gefunden haben. Das Recht auf die Gruppe. Das Recht, ich glaube, es geht, man kann sich immer wieder überlegen, wie definiert man Integration? Und ich mag ja den Integrationsbegriff eines Kollegen von mir, von August Gechter, sehr gern. Der sagt, Integration heißt Aufstieg in die Mittelschicht. Ich bin dann integriert, ich kann mich dann als integriert bezeichnen, oder wir können dann Migrantinnen als integriert bezeichnen, Menschen, die nicht von hierher gekommen sind, wenn sie Teil der Mittelschicht geworden sind und nicht, wenn sie an den Rändern der Gesellschaft oder in bestimmten Berufsgruppen, sozialen Gruppen festgeschrieben bleiben. Ich finde das auch einen interessanten Zugang. Ach, und jetzt verstehe ich auch, dann im Umkehrschluss heißt das, wenn man sich nämlich die Mittelschicht anschaut, die sprechen alle Deutsch. Und wenn man jetzt gerne hätte, dass ankommende Menschen integriert, unter Anführungszeichen, sind, dann schreibt man ihnen als erstes Deutsch vor, weil ja die in der Mittelschicht, die alle Deutsch können, daher muss Deutsch notwendig sein, dass man integriert ist. Ich würde das nicht so sehen. Ich glaube, Logik. Aus der Logik heraus, ist das die Logik? Ich glaube nicht. Ich glaube, die Logik ist eine andere. Ich unterstelle dieser Deutsch, also ich würde sehr gerne trennen die Frage, ob Deutsch sinnvoll, nützlich und gelernt werden soll, weil das steht für mich außer Frage, von der Zwangsverpflichtung und von diesem Sollen und von dem und auch von den Maßnahmen, die gesetzt werden jetzt vom Staat für die unter Anführungszeichen Integration von Menschen. Etwas ist ganz sicher. Der Aufstieg in die Mittelschicht wird in Österreich hauptsächlich über das Dazugehören zu bestimmten Gruppen gehören, Bildungsgruppen, ausgebildeten Gruppen. Es setzt voraus, dass ich eine gewisse Bildungslaufbahn durchlaufe, und damit ist Sprache dabei. Und da bin ich wieder dort. Die Sprache ist insofern Indikator, weil sie zeigt, dass etwas stattgefunden hat, dass ein Prozess durchlaufen worden ist. Und in dem Durchlaufen dieses Prozesses damit verbunden ist, der Erwerb der Sprache. Aber zu denken, dass es zuerst die Sprache braucht und dann erst, dass der Zugang zu diesen Wegen sich öffnet, das ist definitiv ein falsches Denken. Also ich kann nicht schwimmen lernen vorher, im Trockenen, bevor du nicht schwimmen kannst, darfst du nicht ins Wasser gehen. Das geht ja nicht aus, weil wie soll ich schwimmen lernen, wenn ich nicht im Wasser bin? Ich kann nur im Wasser schwimmen lernen. Und so ist es mit der Sprache. Ich kann nur im Handeln, im Agieren, in der Verbundenheit und in der Beziehung Sprache lernen. Ja. Ja, und da ist jetzt wirklich noch einmal diese Geschichte, das ist echt, da muss man gut zuhören, dir in dem Fall, was da genau gemeint ist, und man muss wirklich das differenzieren. Wenn ich das aber gar nicht möchte, sondern ich nehme Sprache als Mittel, um mir die alle vom Leib zu halten, ja, dann das ist funktioniert das großartig. Dann ist das die andere Sache. Und weißt du, warum das so gut funktioniert? Weil Sprache etwas ist, was man angeblich messen kann. Sprache kann ich prüfen. Ich kann Sprachtests machen. Ich kann A1, A2, B, also das, was du gesagt hast, da gibt's jetzt, wie auch immer, dass man dann benennen mag. Und das wäre ein anderes Thema, der Missbrauch dieses europäischen Referenzrahmens, dem diese Niveaustufen entnommen worden sind. Der ist gar nicht dafür gemacht worden, sondern eigentlich dafür, Mehrsprachigkeit differenziert abbildbar zu machen. Ja, also diese Niveaubeschreibungen, die jetzt hier herumfliegen, sind eigentlich eine Beschreibung von Sprachkompetenzen auf unterschiedlichen Levels, aufgeteilt in die vier Kompetenzen Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben, und sollten die Möglichkeit geben, Sprachprofile von Menschen differenziert darzustellen. Mittlerweile wird das reduziert auf ein Niveau A1. Es wird nicht differenziert Schreiben, Hören, Lesen, Sprechen. Und wird in Gesetzestexten und in Verordnungen, gesetzlichen Verordnungen definitiv missbraucht. Und dagegen verwehren wir uns auch mit aller Deutlichkeit. Und das kann man nicht deutlich genug sagen, dass das hier nicht valide und auch nicht der Idee entsprechend eingesetzt wird. Aber das ist das, was mit Sprache scheinbar funktioniert. Ich kann Sprache testen. Ich mache einen Sprachtest und da fallst du durch oder du kommst durch. Entweder schaffst du es oder schaffst es nicht. Und damit kann ich diese Grenze ziehen, diese Linie ziehen und sagen, du gehörst zu uns und du gehörst nicht zu uns. Und weil Sprache das kann, was man sonst nicht kann, weil wie willst du Integration messen? Die große Frage ist, wie misst du Integration? Übers Auto. Also. Ja, zum Beispiel. Aber eben, misst du es übers Auto, misst du es über eben, wo Menschen verkehren, wie viel jemand verdient, wie groß eine Wohnung ist. Durch Mischung, Kontakt mit anderen Menschen. Beziehung mit anderen Menschen. Ist er im Facebook verknüpft, ist wieder alles ein bisschen kompliziert. Genau, also es wird sehr kompliziert. Also machen, und wir wollen es ja nicht kompliziert haben. Also das Einfachste ist Sprache. Es ist einfach messbar, es ist einfach durchführbar, und auch wenn dann von Seiten der Sprachwissenschaftler hier ganz klar immer wieder gesagt wird, das geht nicht so einfach, auch Sprachkompetenzen sind nicht so einfach messbar, wie vorgegaukelt wird, funktioniert das nicht, weil wir ja in unserem Schulunterricht gelernt haben, dass es so ist. Wir haben ja alle Sprache als Lerngegenstand erlebt in unserer Bildungssozialisation, mit Druck gelernt, für Prüfungen gelernt, und deswegen kommt uns das nicht ganz so komisch vor, wenn wir wieder mit Druck Prüfungssituationen schaffen und sagen, hier bitte kann man das messen und das ist doch bitte alles wunderbar, und zuarbeiten tun Prüfungsinstitutionen, das ist auch eine Wirtschaftsfrage, hier wird ja sehr viel Geld verdient rund um dieses Prüfen. Und mit Zertifikaten, Testsystemen, Also das ist ja ein Wirtschaftsfaktor. Und ich wünschte, all das Geld, das in die Entwicklung und Durchführung von diesen Prüfungen fließt, würde in andere Maßnahmen fließen, nämlich in Maßnahmen, wo es um Beziehungsförderung geht, zum Beispiel um Kontakte, um Begegnungen. Dann würden wir für Integration wesentlich mehr machen. Also die Reduktion auf Sprache heißt eigentlich die Reduktion auf etwas, was scheinbar messbar ist, und damit steht die Sprache Passportrotto für das ganze Integrationspaket, ja, oder System oder Integrationsgedanke. Das ist so schwammig, wie wir das auch die ganze Zeit diskutieren. Das heißt, Sprache ist, und da sind wir wieder bei der Mächtigkeit der Sprache, ein Instrument, mit dem ich Grenzen ziehen kann. Viel besser als mit irgendetwas anderem. Ich ziehe mit der Sprache die Grenze. Und das ist das, was mich manchmal ohnmächtig macht und bös macht und fuchsig, ist, dass so getan wird, wir tun etwas für die Integration, weil wir verpflichten die Leute zum Sprachenlernen, und in Wirklichkeit es kontraproduktiv ist. Das heißt, in Wirklichkeit wird etwas getan, um Menschen auszuschließen, um Grenzen zu ziehen. Und es wird etwas verkauft als Integrationsmaßnahme, was keine Integrationsmaßnahme ist. Menschen in eine geduckte Demutshaltung zu kriegen. Ja, und das ist sehr demütig. Weil die nämlich auch keine Forderungen stellen. Ja, und das ist auch demütig. Und da ist eben auf der anderen Seite eben wirklich, wer diese selbstbewussten Kinder erlebt hat, das ist sehr viel besser. Also Selbstbewusstsein ist besser als Demut. Aber davor muss man sich fürchten. Stelle vor, ein staatvoller, selbstbewusster Mensch. Ja, aber nur scheinbar eben. Also Und die Frage ist einfach, wie gehen wir damit um? Weil ich kann nicht einer politischen Partei sagen, werd's gescheiter. Ja, und das ist... Die Frage ist nämlich eine Ausbildung. Was kann man tun? Und das weiß ich auch nicht. Also ich muss ehrlich sagen, ich denke da viel darüber nach. Ich glaube ja, dass mittlerweile das... also ich weiß es nicht. Ich denke mir, diese Menschen, die in diesen Parteien mit diesen Haltungen sind, haben einfach ihre Geschichte und haben das alles erlebt und mussten das gut finden. Also, aber es ist ja auch schon schwierig genug, jetzt bei anderen Parteien, ÖVP, SPÖ, die Grünen, die das sehr bewusst offenbar machen. Aber selbst wenn man es reicht schon aus, sich nicht sehr damit auseinanderzusetzen, hat man echt schon blöde Ideen in dem Gebiet. Und da muss man nicht FPÖ sein. Nein, und ich finde die Bildungspolitik der ÖVP genauso schlimm. Ich muss das ehrlich sagen. Die sind hier für mich nicht wirklich nachvollziehbar anders als die FPÖ. Und Und da ist ja dann das ein Weltbild schon hilfreich, also weil man dann auch viel ableiten kann, wenn man nicht viel drüber weiß. Ja. Ein Weltbild, das davon ausgeht, Chancengleichheit ist, wird andere blöde Ideen haben, wie ein Weltbild, wo es darum geht, sich zu schützen, dass man zu stark durchmischt wird. Ja, und dass man vor allem schaut, dass man die eigene Gruppe, es ist sehr klar, es geht um meine Gruppe, das ist ja das, was in der Bildungspolitik der ÖVP so klar ist. Die fürchten, da gibt es so eine große Angst, dass man neben den Proleten sitzt. Das ist einfach so. Diese Durchmischung ist doch die größte Sorge in Wirklichkeit. Und ich glaube, ich glaube wirklich, dass das Lernen, dass wir sehr stark geprägt sind von dem, woher wir kommen. Also gerade was Sprache und Bildung betrifft, ist das, was wir selbst erlebt haben oder wie wir sozialisiert worden sind, einfach unbewusst leitet uns in einer Form. Und wenn wir da nicht wirklich uns differenziert und bewusst das in Frage stellen, dorthin gehen und uns unsere eigene Geschichte auch anschauen, solange, glaube ich, das nicht passiert, wird es sehr schwierig sein. Also das wäre vielleicht einmal eine erste Idee, dass man immer schaut, diese eigenen Bildungsbiografien oder die eigenen Biografien, weil da einfach viel von Haltungen dann verborgen ist oder eigentlich eh bekannt ist, unter Maxime, unter denen man handelt. Ja. Da gibt es auch die Philosophen, die Poststrukturalisten und so weiter, aber die haben doch damit angefangen, mit diesen ganzen Auflösen der bestehenden Grenzen. Was ist denn da? Foucault und so weiter, Macht und Staat. Na, die haben sie das ja wirklich angeschaut, die oder? Die haben sich das richtig gut angeschaut. Aber ich habe keine Ahnung von ihnen. Ja, ich kenne mich da auch noch nicht ganz so. Also, was mit ihnen begonnen hat, ist das, was die Machtkritik, also zu erkennen, wo sitzt Macht, wie wird Macht eigentlich, wie etabliert sie sich, wie wird sie weitergegeben und wie funktioniert sie? Ja, und das hat Foucault sehr schön aufgezeigt. Und ich finde, in der ganzen Bildungspolitik, man müsste überwachen und strafen, jeder müsste das gelesen haben, wo er einfach auch zeigt, dass wir in einen Prozess der immer stetigeren Kontrolle und auch Selbstkontrolle hineingekommen sind. Also wo die Macht, die früher externalisiert war, in Form der Herrschenden und dann sind und der Körper sehr stark das Medium war, über den Macht ausgeübt worden ist, indem Bestrafungen körperliche Strafen waren, beschreibt er sehr schön den Prozess der Internalisierung dieser Macht, dass wir zunehmend der Körper aus dem Blickfeld genommen worden ist, es keine körperlichen Strafen mehr gab, sondern eben Gefängnisse entwickelt worden sind und wie diese Gefängnisse dann gebaut worden sind und dass wir zunehmend diese externe Kontrolle internalisiert haben und jetzt beginnen, uns selbst zu kontrollieren. Ja. Und damit auch die Sprache zum Thema wird. Und damit wird die Sprache ein ganz starkes Thema, das stimmt. Ja, und er hat dann auch sehr schön nachgewiesen, gezeigt, dass die Schule und das Gefängnis sehr viel miteinander gemeinsam haben, so wie die Kaserne. Und dass das einfach auch, die Schule ist ja in einer positiven Sicht eine Bildungsinstitution, in einer nicht so positiven, aber durchaus realen Sicht auch eine Disziplinierungs- Anstalt, wo. Da kann ja keiner weggehen. Nein, jetzt haben wir es kurz vor zwölf. Die dürfen da echt nicht raus. Nein, die dürfen nicht raus. Und da wird auch ganz genau gesagt, von dann bis dann ist das. Also ja. Da läutet da regelmäßig die Glocke. Es wird nicht richtiges Verhalten wird sanktioniert. Jetzt soll ja auch nach Idee der ÖVP und FPÖ das Sprechen der eigenen Sprache sanktioniert werden. Also es gibt ja da ein richtiges, was ist richtig, was ist falsch. Also man lernt in der Schule. Mit dem Argument, dass sich die Europäische Menschenrechtskonvention hier nur auf das Private bezieht. Genau. Und die Schule ist aber öffentlich. Ein öffentlicher Raum, genau. Gilt das? Nein, das gilt natürlich nicht. Warum? An die Unterrichtssprache kann man da tatsächlich nicht dran. Also das ist ja auch so, die Unterrichtssprache ist geregelt, Deutsch. Das ist Deutsch. Aber die Pause ist eine Privatsphäre, ist kein öffentlicher Raum. Wir befinden uns ja nicht in einer Botschaft. Botschaft ist ja territorialer Raum. Es ist ja nicht, ist ja nicht, man trennt ja dann nicht so. Ja. Und wenn das nicht hält, dann wäre ja noch die Kinderschutzrechte, die ja. Kindern auf jeden Fall Recht auf Sprache garantiert. Ja. Und da bin ich jetzt auch nicht die Expertin für all diese Rechtsfragen, aber tatsächlich ist es die Kinderschutzrechte, das Menschenrecht und die Sprachenrechte, die hier der Gebrauch der eigenen Sprache ist einfach ein Grundrecht. Aber auch abgesehen von dieser Diskussion der Rechte ist es auch etwas, was viele Möglichkeiten gibt. Wir wissen, nimmt. Wir wissen auch mittlerweile aus Forschung, es sind ja sehr schöne Forschungen gerade am Laufen, die, weil wir immer mehr Studierende haben und auch Wissenschaftler haben, die zweisprachig sind, wo wir Gespräche von Kindern in den Pausen oder in der Schule oder im Kindergarten aufgenommen haben und geschaut haben, was reden die eigentlich miteinander, wenn die miteinander nicht Deutsch reden? Weil das ist ja die größte Sorge, weil dieses Verbot richtet sich ja scheinbar wieder mal paternalistisch zum Guten der Kinder, weil sie sollen ja bitte Sprachen lernen. Aber dahinter steckt ja tatsächlich wieder eine Machtausübung und ein Verbot, das sich nicht zu geringen Teilen aus der Angst speist, was reden die denn eigentlich? Ja, was reden denn die? Was reden denn die? Aber was reden die wirklich? Und wir können sagen, auch aus Untersuchungen, die reden auch ganz viel über Sprache. In diesen Gesprächen miteinander finden ganz oft Hilfestellungen, Erklärungen statt, wo die miteinander über das sprechen, was sie auch im Unterricht erleben, was sie, sie helfen sich gegenseitig in den Sprachen. Sie, also in einem guten Sinne, ja. Ui. Und natürlich ist es, also jetzt, wenn sie sagen, der eine sagt, was heißt denn das, wie geht denn das? Und der andere sagt, ah, das ist so und so und so. Aber jetzt weiß ich schon, was du dir denkst, jetzt du meinst. Nein, überhaupt nicht. Ja. Ich kann nur das wieder im Unterricht, also wenn ich in der Abendschule unterrichte, ist es oft so, dass türkisch sprechende Mädchen im Physikunterricht dann miteinander reden. Mhm. Das kann dann schon einmal zu laut werden. Mhm. Und dann sage ich, bitte nicht. Und sie rechtfertigen sich dann immer, ich habe hier gerade was erklärt. Ja, ja, natürlich. Ja. Ich meine, es stört trotzdem, wenn es zu laut natürlich. Ist. Abgesehen davon, aber praktisch dieser Groll, dass sie es tun, ist als Lehrer dann sofort da. Und es obendrein nicht zu wissen, was die da reden, es könnte auch was anderes sein. Genau. Und ich ertappe mich dabei, ich glaube ihnen das auch nicht unbedingt, dass sie über den Stoff da das reden. Das stimmt doch sicher. Und das ist sicherlich das grundsätzliche Misstrauen zwischen Schülern und Lehrern. Das gibt es ja sowieso. Ja. Ja, ja, absolut. Also, ja, da misstraue ich ihnen wirklich. Wenn die miteinander tratschen und wir verstehen es nicht, ist es ja auch nicht so. Lachen die über. Und wenn dann gelacht wird, lachen die jetzt über mich. Also da gibt es ganz viele Unsicherheiten. Wir wissen nicht, was da ist. Aber da sagt der Herr Rosenkranz, beim Fußball ist es schon okay. Also wenn die Leute auch türkisch miteinander reden, weil das ist eigentlich nicht so dieses offizielle Unterrichten. Also ich glaube, da tut sich ja doch einiges. Ja, aber die beim offiziellen Unterrichten, oder offizielle Schule. Also Fußball ist diese Mehrsprachigkeit ja. Durchaus okay. Da hat der Herr Walz wieder Erfahrungen gemacht, eben, also der eben Jugendliche trainiert hat, wo ihm auch immer wieder Missverständnisse aufgetreten sind, weil ihm dann Kinder türkisch miteinander geredet haben und die anderen geglaubt haben, sie werden da ausgelacht ja. Und so. Aber sie haben es zum Thema gemacht ja. Und irgendwie dann gelöst. Genau. Und das ist der Punkt, wenn ich es zum Thema machen kann. Das heißt, wenn in einer Gruppe, ich glaube, das ist ausgehandelt wird, wenn darüber gesprochen werden kann. Ich denke mir, wenn ein Lehrer der hat viele Sprachen in der Gruppe und wenn das Thema ist und sagt, okay, so ist das, wir sprechen hier verschiedene Sprachen, wie geht's uns, wann passiert das, dann kann man so etwas wie eine Sprachordnung beginnen, Sprachordnungen zu schaffen und zu sagen, das ist ja wohltuend. Ja, und das kann wohltuend sein, zu sagen, also wenn wir alle zusammen sind, dann ist es für uns wichtig, dass wir alle teilhaben können, das heißt, da sprechen wir die Sprache, die alle sprechen und das ist das Deutsche. Ja, weil das die ist, an der wir alle teilhaben. Und das würden auch eben der Herr Rosenkranz auch bestätigen und der Herr Knapp und so weiter, die reden eh, im Normalfall, wo diese Höflichkeit funktioniert, sagen sie, ist eh alles gut. Genau. Und dann gibt es dennoch Situationen, wo es für Menschen wichtig ist, ihre Sprachen zu verwenden. Und geschützt zu werden darin, es zu tun. Genau. Und das muss genauso Platz haben. Das eine darf das andere nicht ausspielen. Weder das eine noch das andere allein sind hier strebenswert, aber es beide Möglichkeiten zu haben, auch zu klären, dass beides seinen Platz hat, zu klären, wann und unter welchen Umständen hat was seinen Platz. Und solange das offen ist und auch diskutiert werden kann. Ne? Und was löst das bei mir aus? Was steckt dahinter, wenn das besprochen werden kann in der Gruppe? Und da ist dann auch wirklich ein Mangel an diesen eher konservativen Parteien oder eben an diesen abgrenzenden Parteien, von denen diese Aushandlungsprozesse mehr schon kennen. Weil ich glaube eben, also meine Familie im Hintergrund, also die eben auch zum Teil aus dieser nationalsozialistischen Hintergrund kommen, ausgehandelt wurde da nie was. Nein. Die haben das einfach echt nicht drauf. Ja. Etwas auszuhandeln ist nicht vorhanden und was nicht vorhanden ist, ist Angst und Gefahr. Genau. Dass das aber eigentlich für einen selbst das Wohltuendste ist und dass es noch nicht einmal darum geht, die anderen, dass es denen besser geht. Ja, das wäre eben, nur es, dann kommt noch einmal der nächste Schritt, dass auch, ich kann nicht argumentieren, behinderte Kinder im Unterricht zu integrieren, da lernen ja unsere sehr viel dabei. Das ist ja auch ein halber Weg, also in der Argumentation. Wenn ich praktisch den Nutzen für andere durch den Nutzen für mich argumentiere. Ja, das stimmt. Verena, ich glaube, wir haben einmal so einen Kreis gezogen, wir können den Deckel einmal drauf geben, weil jetzt geht's in die nächste Runde, jetzt kommen dann die Frau Grossmann von der SPÖ und die Frau Jack von der ÖVP und der Herr Strolz von den Neos. Mhm. Und ich weiß nicht, ob es die Team Stronach auch gibt, ob es da noch Ansprechpartner gibt. Mal schauen. Mal schauen. Ja, ich finde es interessant und du hast, da ist auf halbem Weg sehr viel von deinen Erfahrungen, aber eben von deinem Hintergrund und das Wort, naja, auch Trauer, finde ich, ist neu. In diesen, das hat bisher noch niemand erwähnt, eingebracht. Mhm. Und ich glaube, da haben wir jetzt eine solide Basis, von der wir auch aus weitergehen können. Das würde mich freuen, wenn das für euch, für dich hilfreich war. Es war für mich auf jeden Fall ein ganz interessantes Gespräch. Mhm. Und ich könnte noch weiterreden. Also das wäre kein Problem. Das denke ich mir. Du machst ja praktisch, du hast viele Kontakte eben jetzt wirklich in diesen Prozessen, wo es mit den Menschen stattfindet, also in Sprachkursen in Niederösterreich. Da ist auch deine Expertise, also Leute zu beraten, die was machen möchten mit in Sprachbereichen oder in Kursen mit Migranten. Mhm. Du warst ein Jahr in Afrika zwischendurch einmal auf dem Weg. Das heißt, du warst einmal lange außerhalb. Und ja, da würden wir dann weiterreden. Genau, aber vielen Dank. Ja, danke fürs Gespräch. Danke.